Ich würde gern bei der Botschaft fortfahren, die wir letzte Woche hatten. The greatest story ever told. Die großartigste Geschichte, die je erzählt wurde. And let's pray. Lasst uns beten. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. We are not praying to an empty sky. Dass wir nicht zum leeren Himmel beten. But we are praying to the Lord of the universe. Wir beten zum Herrn des Universums. The Lord of history. Den Herrn der Geschichte. And the Lord of our lives. Und den Herrn unseres Lebens. If we choose by faith to believe in you. Und dass wir eben wählen können, an dich zu glauben. And we thank you tonight that we can be here. Und wir danken dir heute Abend, dass wir hier sein dürfen. Speak to our hearts. Sprich zu unseren Herzen. As only the Holy Spirit can. So wie nur der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Bless us, Lord, we pray. Segne das bitte, Herr, wir beten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. I want you to turn to Matthew chapter 1 with me again. Schlag bitte nochmal mit mir zu Matthäus 1 auf. This greatest story that was ever told. Die großartigste Geschichte, die jemals erzählt worden ist. There's a lot of great stories out there. Es gibt so viele großartige Geschichten. The story of Braveheart and so Geschichten wie Braveheart, Gandhi and oder Mahatma Gandhi. All these Martin Luther. Whoa. Also der Martin Luther. Martin Luther and different ones and und andere. And thousands of people, Madame Guyon and Mother Teresa and. Und es gibt eben tausend Leute wie Mutter Teresa. But there's no story that can possibly compare with the gospel story. Aber es gibt keine Geschichte, die vergleichbar wäre mit dem Evangelium. That a creator, let's say a God, dass ein Gott, the God, der Gott, decided that he would create a universe. Dass er sich dazu entscheidet, das Universum zu schaffen. And he would create a planet. Und er schafft einen Planeten. And on this planet, und auf diesem Planeten, he would express a divine purpose. Wie das einen göttlichen Zweck. That he would create a creature much like himself. Dass er dort eine Kreatur schafft oder ein Wesen schafft, das ihm ziemlich ähnlich ist. In his very image. Also in seinem Ebenbild kreierte er sie. This creature would, who is very much like him, und dieses Wesen, das ihm ziemlich ähnlich ist, would sin, würde sündigen against him, gegen den Schöpfer, be separated from him, wird von ihm getrennt, and then God would come down from heaven, und dann kommt Gott vom Himmel runter, himself, er selbst, to visit earth, um die Erde zu besuchen, to save the creature that he created. Dass er dieses Wesen rettet, was er geschaffen hat. The story of a little boy who built a boat. Da gibt es die Geschichte von einem kleinen Jungen, der ein Boot gebaut hat. And his grandfather, I believe, he helped him make this really cool boat. Also er hat zusammen mit seinem Großvater und sie haben ein wirklich cooles Boot gebaut. And he took it to the river and he was playing with it and then suddenly it just kind of went out and he lost it. Und er hat es mitgenommen zum Fluss und hat damit rumgespielt und auf einmal ist es weggetrieben. And he's running down the river, but it was going further and further in the middle and it just went. Und er hat versucht, das Boot zu verfolgen am Land und ist ihm hinterhergelaufen, aber irgendwann war das Boot weg. He lost his creation. Er hat diese Schöpfung, also das, was er geschaffen hat, verloren. And months went by. Und nach Monaten and he was walking down the street and ist er die Straße runtergegangen. He passed the store. Da hat er ein Geschäft, ist an einem Geschäft vorbeigegangen. And in the window was his boat. Und in dem Schaufenster, da war sein Boot. He went in and he said, "Sir, that's my boat." Und er ist reingegangen und hat zum Geschäftsführer gesagt, hey, das ist mein Boot. And the owner said, "I bought that boat." Und der Besitzer hat gesagt, hey, ich habe das Boot aber gekauft. Someone brought it here and I bought it. Jemand hat es hergebracht und ich habe es gekauft. If you want it, you gotta buy it back. Wenn du es haben willst, dann musst du es dir zurückkaufen. This is what God did. Und das ist, was Gott gemacht hat. He created us. Er hat uns geschaffen. He lost us. Er hat uns verloren. But in his great plan of wisdom. Aber in seinem großartigen Plan der Weisheit. He had a plan to buy us back. Hatte er schon diesen Plan, dass er uns zurückkauft. And I hope today that we would understand the Christmas story maybe like we've never understood it before. Und ich bete, dass wir die Weihnachtsgeschichte heute so verstehen, wie wir sie noch nie vorher verstanden haben. And I have to really pray that the Holy Spirit will speak to all of us. Und ich bete wirklich, dass der Heilige Geist zu uns allen spricht. Because so much of what you will receive tonight has to come directly from him. Weil so viel, was du heute empfangen sollst, kommt direkt von ihm. You have to think with me, you have to imagine. Ihr müsst mit mir mitdenken und ihr müsst euch Sachen vorstellen. You have to allow the Holy Spirit to touch your heart. Und du musst dem Heiligen Geist erlauben, dass er dein Herz berührt. Now in Matthew chapter 1. In Matthäus 1. the story begins. Fängt die Geschichte an. Joseph is supposed to marry Mary. Der Josef soll die Maria heiraten. But she's found pregnant. Aber also sie war schwanger. She should be stoned. Also eigentlich hätte sie gesteinigt werden müssen. Because the marriage was not consummated yet. Weil die Ehe wurde noch nicht vollzogen. They were just in the verlobzeit, the engagement time. Sie waren in der Verlobungszeit. She should have been stoned, but he was a good man, so he decided to put her away privately. Und eigentlich hätte sie gesteinigt werden sollen, aber er war immer ein guter Mann und wollte sie ihm heimlich entlassen. And in verse 20, it picks up the story. Und in Vers 20 fängt die Geschichte an. As he considered this. Und wenn ihr dann das, euch das vorstellt. No, oder if you can just read it. Yeah. Verse 20. Vers 20. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Und während er dies aber überlegte, da erschien ihm ein Engel im Traum. Joseph, son of David, the angel said. Und der Engel sprach: Josef, Sohn Davids. Do not be afraid to take Mary as your wife. Fürchte dich nicht, die Maria als deine Frau zu nehmen. For the child within her was conceived by the Holy Spirit. Denn das in ihr gezeugte Kind ist vom Heiligen Geist. And she will have a son. Und sie wird einen Sohn gebären. And you are to name him Jesus. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Yeshua. Yeshua. Salvation. Die Errettung. For he will save his people from their sins. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Now he could have continued and said. Er hätte noch weiter reden können und sagen. He will save his people from their sins by dying on a cross. Er hätte sagen können, er wird sein Volk erretten, indem er am Kreuz stirbt. But he didn't say that yet. Aber das hat er noch nicht gesagt. It was kind of a great mystery. Aber es war irgendwie ein großes Geheimnis. Even his disciples didn't know. Even when he was telling them he was going to the cross, they couldn't comprehend it. Und selbst seine Jünger haben das nicht begriffen. Und auch als es ihnen schon gesagt hat, haben sie sich nicht vorstellen können. And Jesus would be careful not to speak, like he would say, I can't speak anymore because the prince of this world is coming. Und Jesus hat nicht gesagt, ich kann nicht mehr weiterreden, weil der Prinz dieser Welt kommt. So God had a secret plan. Gott hatte seinen geheimen Plan, to save his people. Um sein Volk zu retten. And the secret plan, und dieser geheime Plan, was a child. War ein Kind. Now, before we go into the child, bevor wir weiter über das Kind reden, let's just talk about sin. Lasst uns nochmal über die Sünde reden. And what it is. Was sie ist. Sin is a selfish act. Sünde ist eine selbstsüchtige Tat. It's something I do. Es ist etwas, was ich mache, because I want to be happy. Damit ich froh bin, damit ich glücklich werde. But it's at your expense. Aber auf deine Kosten. Or in disregard of you. Oder indem ich dich entehre. It is a very self-centered attitude. Es ist eine sehr auf sich selbst ausgerichtete Einstellung. This is sin. Das ist Sünde. And it's everywhere in the world. Und es ist überall in der Welt. People sinning against one another. Die Menschen sündigen gegeneinander. I mean, if you went to Shopping City Sud, right? Wenn du jetzt zur SCS gehst. And there were no guards there and there was no penalty for taking something. Und wenn es da keine Werte geben würde und wenn es da keine Strafen geben würde, indem du was stiehlst. There were no prisons, there were no police officers, nothing. Wenn es keine Gefängnisse geben würde und keine Polizisten. Just shopkeepers who had their goods there. Einfach nur Geschäftsinhaber, die dort ihre Waren haben. What do you think would happen? Was glaubt ihr, würde passieren? People would start picking things up and walking away with them. Die Leute würden Sachen nehmen und einfach davonlaufen. If there were no streetlights, wenn es da keine Straßenlichter no geben würde, signs, keine Stoppschilder, it would be unbelievable. Das wäre unglaublich. People would be forcing their way through. Die Menschen, die würden ihre Wege da durchzwingen. This world is a very selfish world. Wir leben in einer sehr selbstsüchtigen Welt. And I just want to talk about how it began. Und ich will nur davon sprechen, wie das begonnen hat. Where did sin begin? Wo hat die Sünde angefangen? The Bible says that it began in the heart of a particular angel. Die Bibel spricht davon, dass die Sünde sich das erste Mal in dem Herzen eines bestimmten Engels geregt hatte. His name was Lucifer. Sein Name war Lucifer. Lucifer was a covering cherub, the Bible says. Die Bibel sagt, Lucifer war ein abdeckender Cherubim. Which means he was very close to the presence of God. Das bedeutet, er war sehr nahe der Herrlichkeit Gottes. And when God would glorify himself and express his glory, und wenn Gott so seine Herrlichkeit hinausschüttet. It would just kind of blow the angels away, like. Und das hätte die Engel davon geblasen. And Lucifer was right in there, covering himself and lifting his wings and like. Und Lucifer ist da praktisch direkt da vorne gestanden, hat seine Flügel ausgebreitet. Und hat das eben abgeschirmt. Whoa, let's try that again. That's wow. God, I love when God glorifies himself. Whoa. Oh, ich liebe es, wenn Gott sich selbst verherrlicht. He manifests his glory. Whoa. Wenn er seine Herrlichkeit manifestiert. And this was Lucifer. Und das war Lucifer. And something happened in his heart. Und eines Tages ist etwas in seinem Herzen passiert. Two things. Zwei Sachen. He became proud. Erstens, er wurde stolz. In Ezekiel chapter 28. Ezekiel Kapitel 21. 28. He looked at himself. Er hat auf sich selbst and gesehen. It says, because of his beauty, wegen seiner Schönheit, his heart was puffed up. Hat sich sein Herz aufgebläht. He began to think that he knew things better than God did. Und er hat gedacht, dass er Sachen besser weiß als Gott. In Isaiah chapter 14. In Jesaja 14. It says that Lucifer became self-willed. Hieß es auch, dass Lucifer seinen, also einen eigenen Willen bekam. He had an attitude of pride. Er hatte diese Einstellung, dass er stolz ist. That began to manifest itself in a behavior of being self-willed. Und das hat zu diesem Eigenwillen selbst geführt. So he said to himself, und er hat zu sich gesprochen, I will ascend above God. Ich werde mich über Gott setzen. I will be like God. Ich werde wie Gott sein. 5 times he says, I will, I will, I will, I will, I will. 5-mal hat er gesagt, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. And at the same time, God has this thing going on planet Earth. War das, was Gott ihm auf der Erde geschehen ließ. He's created man in his image. Er hatte den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. He's created a man and a woman. Er schuf sie als Mann und Frau. And they're called Adam and Eve. Und er nannte sie Adam and Eva. Many people don't believe the story. Viele Menschen glauben nicht an diese Geschichte. I used to not believe the story. Ich habe früher auch nicht daran geglaubt. But the more you read the Bible, aber je mehr du die Bibel liest, the more you realize these are two people who really lived. Desto mehr kommst du drauf, dass das zwei wahrhaftige Personen waren, die wirklich gelebt There's haben. There's actually a genealogy that goes right back to them. Und da gibt es so eine Ahnenfolge, die wirklich auf sie zurückführt. That leads right to Abraham. Die geht über Abraham. Leads right to David. Also bis zu David. Leads right to Christ. Bis zu Jesus Christus. It's recorded in Luke chapter 3. Und das kann man nachlesen in Lukas 3. And when Jesus was asked about marriage, und als Jesus gefragt worden, also über die Ehe gefragt worden he mentions ist, Adam and Eve. Da hat er Adam und Eva als Beispiel verwendet. When the Apostle Paul was asked about marriage, als der Apostel Paulus gefragt worden ist über die Ehe, he talks about Adam and Eve. Da führt er ebenfalls Adam und Eva als Beispiel an. Now, where am I? Why did I talk about that? Oh, so God's got this thing happening on earth. Also Gott hatte diese Sache, die auf der Erde geschehen ist. And he's got two people living there. Es lebten dort zwei Leute. And he gives them a command. Und er gibt ihnen ein Gebot. He says, you can eat of all the trees of the garden. Er sagt, ihr könnt von allen Früchten des Gartens essen. But you cannot eat of this tree. Aber dieser eine Baum, den fasst mir nicht an. In the day that you eat of this tree. Also an dem Tag, wenn du von dieser Frucht isst, you will die. Da werdet ihr sterben. So time went on. Die Zeit verging. They were in the garden. Sie waren im Garten. And then Lucifer comes. Und Lucifer kommt. Whose name became Satan. Und sein Name wurde, also änderte sich auf Satan. Satan means opposer. Satan heißt Ankläger. He opposes all that God does. Oder er zweifelt alles an, was Gott gemacht hat. Oder klagt He's alles also an. Called the devil. Er wird auch der Teufel genannt. He comes and he tempts Eve. Er kommt und er verführt Eva. Adam was kind of distracted or something. Adam war irgendwie abgelenkt oder sonst was. Watching TV or something. Vielleicht hat er ferngesehen oder was ähnliches and gemacht. Here's Adam being, Eve being tempted. Und da ist im Adam, wie Eva eben verführt wird. Just, I'm sorry, just Eve's being tempted. Also nur Eva wird verführt von Satan. And she ignores the warning by God. Und sie ignoriert diese Warnung, die sie von Gott empfangen hatte. And she looks at the fruit. Sie schaut sich die Frucht an. It's beautiful. Sie ist schön. She's about to make a decision with Adam. Und sie ist dabei, eine Entscheidung mit Adam zu treffen. And Adam is like out of it somewhere. He's just not taking headship. Und Adam war. He's not paying attention. Also hat nicht aufgepasst, also er hat Eva die Leitung überlassen. And suddenly something happens. Und auf einmal passiert etwas. They disobey God. Sie Sie gehorchen nicht Gott. They had no idea what the repercussions would be. No idea. Und sie hatten keine Ahnung, was die Folgen sein werden. These repercussions, we'll read about them as you turn to the Romans chapter 5. Wenn ihr Römer 5 aufschlagt, dann können wir sehen, was die Folgen waren. Because when we understand what happened in the Garden of Eden, wenn wir verstehen, was im Garten Eden passiert ist, we begin to understand what happened at Christmas. Verstehen wir auch, was zu Weihnachten geschehen ist. When they disobeyed God, als sie ungehorsam gegen Gott waren, they put a barrier between them and a holy God. Haben sie eine Barriere geschaffen zwischen sich selbst und dem heiligen Gott. They took on a spirit of pride. Sie haben diesen Geist des Stolzes angenommen. They took on this spirit of Lucifer. Sie haben diesen Geist Satans angenommen. They thought they knew more than God. Sie haben gedacht, sie wissen mehr als Gott. God doesn't want you to take part of that fruit because he knows you'll be like him. Und Satan sagte ihm, ja, Gott will nicht, dass ihr von dieser Frucht esst, weil ihr dann genauso viel wisst wie er. Oh, yeah, really? Okay. Well, let's just see about that. And suddenly there's pride in the heart. Und auf einmal ist der Stolz im Herzen. And suddenly they do their own will. Und auf einmal haben sie begonnen, ihren eigenen Willen zu verfolgen. And in doing this act, und indem sie diese Tat, they underestimated the severity of it. Haben sie die Schwere unterschätzt. In two ways. Die Ernsthaftigkeit the in zwei act Arten. Is now irreversible. Erstens, diese Tat ist nicht umkehrbar. It's irreversible. There's no way they can undo this. Es gibt, also sie haben keine Chance, wie sie das rückgängig machen können. It's like when someone's working with an AIDS victim. Es ist so, wie wenn jemand mit einem AIDS-Kranken arbeitet. And they're giving them a needle. Und er spritzt, also gibt ihm eine Spritze. And they take the needle out and they prick themselves accidentally. Und er nimmt die Nadel raus und sticht sich selbst damit unabsichtlich. It's irreversible. Das ist unumkehrbar. They grab their finger and they say, oh my God, I pricked myself. Und er schnappt seinen Finger. What do you mean? You just pricked yourself. Ich habe mich gestochen. Yeah, but with AIDS. Und er so, ja, was soll's? Du hast dich gestochen. Aber der Mann vorher hatte AIDS. Das ist unumkehrbar. It's only a little prick. Ah, das ist nur ein kleiner Stich. No, it's irreversible. Nein, aber es ist nicht rückgängig machbar. And number one, and number two, und Nummer zwei, it spreads. Es breitet sich it's aus. Unbelievable, the effect it has. Der Effekt, den das Ganze hatte, ist unglaublich. Their sin, ihre Sünde, separated them from a holy God. Hat sie von Gott getrennt. But it also separated the entire human race aber from God. Selbst die gesamte menschliche Rasse wurde von Gott getrennt. The entire human race. Die gesamte Menschheit. Every child that would be born from that time on. Ab diesem Zeitpunkt jedes Kind, das geboren wurde, was born in a state of sin. Wurde im Stand der Sünde geboren. Born in a state separated from God. In diesem Status, dass es getrennt ist von Gott. With a little sin nature. Mit einer kleinen Sündennatur. As cute as these little kids are. Und so süß diese kleinen Kinder auch sind. Look at my little baby. Schau mein kleines Baby an. You don't have to teach it to lie. Du musst diesem Kind nicht beibringen zu lügen oder zu stehlen. And if you don't discipline them, und wenn du dieses Kind nicht disziplinierst, they become the most selfish monsters imaginable. Werden sie zu den selbstsüchtigsten Monstern, die du dir vorstellen kannst. Because that one act from Adam and Eve, weil diese eine Tat von Adam und Eva, produced this unbelievably irreversible, haben diese unglaubliche, unumkehrbare and widespread disease und weit ausbreitende Krankheit called sin. Sünde geschaffen. And it affects every single one of us. Und diese Krankheit hat einen Effekt auf jeden von uns. Nobody taught me to sin. Niemand hat mir beibringen müssen, zu sündigen. I just did it very naturally. Ich habe es ganz natürlich gemacht. And we can do it very well. Und wir können es sehr gut machen. We knew exactly how to manipulate Mom, even when we were a little thing. Und schon als kleine Kinder wussten wir, wie wir die Mama manipulieren können. You knew just how to get Mom out of bed. Du weißt, wie du die Mama aus dem Bett holen kannst. It was just so natural. Das ist so natürlich. Now I want you to look at Romans chapter 5. Und ich möchte, dass ihr mit mir zu Römer 5 geht. And I'm going to read this in a very easy translation. Und ich lese das in einer ganz leichten Übersetzung. Because if any other translation, it sounds like some lawyers. Document. Weil alle anderen Übersetzungen klingen so wie Dokumente von Anwälten. Now this is Romans. Das sind Römer. This is the constitution of Christianity. Das ist die Verfassung der Christenheit. It's the most unbelievable book like in the Bible. Das ist das unglaublichste Buch in der Bibel. The title is The Righteousness of God. Der Titel ist Die Gerechtigkeit Gottes. By faith. Durch Glauben. It was written by Paul the Apostle. Es wurde geschrieben von Paulus dem Apostel. Was a religious leader. Der ein religiöser Leiter war. And Jesus appeared to him. Und Jesus ist ihm erschienen. He became a Christian. Er wurde Christ. After he had persecuted the church. Nachdem er die Gemeinde verfolgt hatte. And now he is preaching Christ through the whole Roman Empire. Und jetzt predigt er Christus dem gesamten römischen Imperium. He writes this to the Romans. Er schreibt diesen Brief den Römern. And chapter 5 is like the key chapter. Und Römer 5 ist sozusagen das Schlüsselkapitel. But the most foundational part of the chapter is what we're about to read. Und das grundlegendste Teil dieses Kapitels ist es der folgende, den wir lesen werden. It's the foundation of our salvation. Das ist die Grundlage unserer Errettung. And I'm going to read it in an easy translation, and you're going to read it also in an easy translation over there. Yeah, in that one. Yeah. Okay. And I want you just to listen. Und ich will, dass ihr nur zuhört. What the apostle writes. Was der Apostel schreibt. He begins in verse 12. In Vers 12. Well, we're beginning in verse 12. Also wir beginnen in Vers 12. When Adam sinned. Als Adam sündigte. Sin entered the world. Ist die Sünde in die Welt getreten. Adam's sin brought death. Adams Sünde hat als Folge den Tod. Two kinds of death. Zwei Arten des Todes. A separation from God. Der erste Tod ist die Trennung von Gott. An eventual physical death. Und dann der physische Tod. So death spread to everyone. Also der Tod hat sich auf alle ausgebreitet. For everyone sinned. Weil jeder sündigt. Now we sin because we're sinners. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. We are not sinners because we sin. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen. Sin becomes very natural. Und die Sünde wird ganz natürlich. Verse 13. Vers 13. Yes, people sinned even before the law was given. Ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. But it was not counted as sin. Aber es galt noch nicht als Sünde. Because there was not yet any law to break. Weil es noch kein Gesetz gab, das gebrochen werden konnte. Still everyone died. Aber trotzdem starb jeder. From the time of Adam to the time of Moses. Von Zeiten des Adams bis zur Zeit des Moses. It's interesting, from the time of Adam. Das ist interessant, von der Zeit des Adams. He speaks of him as a real person. Also er spricht von ihm wie von einer realen Person. Because he was. Weil er eine war. From the time of Adam to the time of Moses. Also von Adam bis Mose. Even those who did not disobey an explicit commandment of God as Adam did. Selbst diejenigen, die nicht explizit ein Gebot übertreten hatten, because so wie Adam es tat. Sin got into the blood. Weil irgendwie ging die Sünde in das Blut and über. It just passed from one generation to the next. Und es ging von einer Generation auf die andere über. We got a sin nature. Wir haben eine Sündennatur bekommen. Now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. Und Adam war ein Repräsentant von Jesus, der kommen sollte. But there is a great, and this is the point, there's a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk. For the sin of this one man Adam brought death to many. Denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte, but even greater is God's wonderful gift. Um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes? And his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Seine Vergebung, dass der andere Mensch Jesus Christus so vielen brachte. I want you to watch a little video clip. Und ich hätte gern, dass ihr ein kleines Video anschaut. This is 13,000 dominoes. Das sind 13,000 Dominosteine. They are stacked 130 dominoes high in 100 pillars. Sind 130 dominoes. 130 Dominosteine übereinander. In 100 pillars. Also in 100 Säulen. Yeah. And what's interesting about this little clip is it's backwards. Und was interessant ist an diesem Video ist, es läuft rückwärts ab. And it looks really strange to us because it's backwards. Und es schaut wirklich komisch für uns aus, weil es rückwärts läuft. But it has a great message to it. Aber da steckt eine große Botschaft dahinter. Because we all know that when dominoes fall, weil wir wissen alle, wenn Dominosteine fallen, it's irreversible. Das ist unumkehrbar. Like when you push one, wenn du einen umwirfst, they all fall, dann fallen sie alle, if it's done right. Wenn sie richtig aufgestellt wurden. But try to push one and have them all stand up. Aber probier mal einen aufzustellen und dass sich dann alle anderen auch mit aufstellen. Das ist unmöglich. They don't all just stand back up. Die stehen nicht alle wieder auf. You have to take another 100 hours or so to stand these all up. Du brauchst circa 100 Stunden, um wieder alle aufzustellen. One by one. Einzeln. Now we can show this and I'll keep talking. Also ich zeige das und reden dann weiter. It's such a picture of what Christ did. Und das ist so ein Bild dafür, was Jesus gemacht hat. Here's just a bunch of dominoes. There's 13,000 dominoes right there. Das sind 13,000 Dominosteine. It's kind of like the world right now. So schaut's in der Welt jetzt aus. Just people everywhere. Das sind Menschen überall. But what would it take to reverse these dominoes? Aber was bräuchte es, um diese Dominosteine wieder aufzustellen? What would it take for all those dominoes that had fallen? Was bräuchte es, damit all diese Dominosteine, die umgefallen sind? It would take nothing less than a miracle of God. Es bräuchte nichts weniger als ein Wunder Gottes. Because sin is irreversible. Weil Sünde unumkehrbar ist. And it is widespread. Und sie ist weit verbreitet. This is what Christmas is all about. Darum geht's zu Weihnachten. It's about the coming of a child. Es geht um das Kommen eines Kindes. The only child in human history. Das einzige Kind in der Geschichte der Menschheit. Out of the billions of children that were born. Aus all den Milliarden Kinder, die geboren wurden. Who had the power to reverse death. Das die Macht hatte, den Tod umzukehren. This is the Christ child. Und das ist das Christuskind. When we look at Jesus in a manger. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er in der Krippe liegt. We are looking at the only child in history. Sehen wir auf das einzige Kind in der Geschichte. That is without sin. Das ohne Sünde geboren wurde. He is God in the flesh. Er ist Gott im Fleisch. He is the Christ. Er ist der Christus. The Christ Emmanuel. Der Christus Immanuel. God with us. Gott mit uns. It only takes the fall of one domino. Es braucht nur den Fall eines Dominosteines, to knock them all down. Um sie alle umzuwerfen. It only took the sin of Adam. Es hat nur die Sünde von Adam gebraucht, to destroy the whole human race. Um die gesamte menschliche Menschheit zu zerstören. Sin came through Adam. Sünde kam durch Adam. And death passed through the whole human race. Und der Tod breitete sich durch die gesamte menschliche Rasse aus. So David would say that we. He says, "I was conceived in sin in my mother's womb." Und selbst David schrieb, dass schon mit Sünde durchtränkt war in seinem Mutterleib. And so we live in the effects of it today. Und wir leben immer noch in dem Effekt davon. Wars and wars and theft. Kriege und Krieger. And jealousy. Und Diebstahl. And immorality. Eifersucht, Unmoral. And impurity of every kind. Unreinheit aller Arten. And greed. Gier. And murder. Mord. Sin passes from generation to generation. Die Sünde geht weiter von Generation zu Generation. I want to imagine about 10 billion babies that have been born throughout history, maybe. Stellt euch vor, von 10 Milliarden Kindern, die vielleicht in der gesamten Geschichte geboren worden sind. I want you to picture 10 billion babies born. Stellt euch mal das vor, 10 Milliarden geborene Kinder every nationality. Von jeder Nation. Not one of these babies was eligible. Eines dieser Kinder war eligible, was würdig, yeah, exactly, to reverse this curse. Um diesen Fluch umzukehren. This curse was naturally speaking irreversible. Dieser Fluch war, wenn man im Natürlichen spricht, unumkehrbar. You know the power of a cancer cell. Kennt ihr die Macht einer Krebszelle? You put an AIDS cell in a healthy body. Oder eine AIDS-Zelle, die du in einen gesunden Körper and gibst. It spreads like wildfire. Und es breitet sich aus wie Feuer. You put a healthy cell in an AIDS victim. Du gibst eine gesunde Zelle in einen AIDS-Kranken. It does nothing. Und es passiert nichts. Because it takes a particular kind of cell. Weil es eine bestimmte Zelle sein muss. And this is what Christmas is about. Und darum geht's zu Weihnachten. When the angel said to the shepherds, als die Engel zu den Hirten sprachen, rejoice, freut euch. today in Bethlehem, heute in Bethlehem, in the city of David, in der Stadt Davids, a baby is born. Wurde ein Kind geboren. Yeshua. Hamashiach. Adonai. Yeshua. Hamashiach. Adonai. Jesus. The Christ. Der Christus. The Lord. Der Herr. This was God come down. Das war Gott, der runterkam. This little baby. Dieses kleine Baby. Appeared in history. Das einmal aufgetreten ist in der menschlichen Geschichte. Foretold. Das prophezeit worden ist by the prophets, durch die Propheten, spoken of by Abraham, wo Abraham schon, also zu Abraham schon gesprochen worden when ist, when he said to Isaac, als er zu Isaac sagte, God will provide the lamb. Gott wird das Lamm vorbereiten. When we look at this baby in a manger, wenn wir auf dieses Kind schauen, das in der Krippe liegt, this is a lamb. Das ist ein Lamm, that was given to us, das uns gegeben worden ist, to be sacrificed, um geopfert zu werden. This was God's secret plan, das war Gottes geheimer Plan, that he had prepared even before he created man. Das hatte er schon vorhergesehen, bevor er den Menschen geschaffen hat. In Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, God already foresaw the fall of man. Da hat Gott schon den Fall der Menschen vorhergesehen. It was already determined that Jesus would come. Es war schon bestimmt, dass Jesus kommen sollte. The second person of the Trinity, die zweite Person der Dreieinigkeit. Take on humanity, dass er die Menschlichkeit anziehen würde. And go to a cross. Und dass er ans Kreuz gehen würde. Ich möchte euch gerne die Worte eines Liedes, den Text eines Liedes vorlesen. Or somebody sent me. Den hat mir jemand geschickt. I'm going to show this song in a few minutes. Ich zeige euch dieses Lied in ein paar Minuten. It says it's not about the manger. It's not just about the manger. Also es geht nicht nur um die Krippe, where the baby laid, wo das Baby drinnen lag. It's not all about the angels, es geht auch nicht nur um die Engel, who sang for him that day, die an diesem Tag für ihn gesungen haben. It's not just about the shepherds, es geht nicht nur um die Hirten, or the bright and shining star, oder den hell leuchtenden, strahlenden Stern. It's not all about the wise men, es geht auch nicht um die Weisen, who traveled from afar, die von weit her gereist kamen. It's about the cross, es geht um das Kreuz. It's about my sin, es geht um meine Sünde. It's about how Jesus came to be born once. Es ging darum, dass Jesus kam, um einmal geboren zu werden, so we could be born again. So dass wir wiedergeboren werden können. It's about the stone, es geht um den Stein, that was rolled away, der weggerollt wurde, so that you and I could have real life someday. So dass du und ich eines Tages richtiges Leben haben können. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. It's not just about the presence. Es geht nicht nur um die Gegenwart underneath the tree. Unter dem Baum. It's not all about the feeling. Es geht nicht um das Gefühl, that the season brings to me. Das diese Jahreszeit mir bringt. It's not just about coming home. Es geht nicht darum, nach Hause zu kommen. To be with those you love. Damit du mit denen zusammen bist, die du liebst. It's not all about the beauty. Es geht nicht nur um die Schönheit. In the snow I am dreaming of. Ja, in dem Schnee, von dem ich träume. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. It's about my sin. Es geht um meine Sünde. It's about how Jesus came to be born once. Es geht darum, dass Jesus einmal geboren wurde, so that we could be born again. So dass wir wiedergeboren werden können. It's about the stone, es geht um den Stein, that was rolled away, der weggerollt wurde, so that you and I could have real life someday. So dass du und ich eines Tages wahrhaftiges Leben haben können. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. The beginning of the story is wonderful and great. Der Anfang der Geschichte ist wundervoll und großartig. But it's the ending. Aber es ist das Ende. That can save you. Das dich retten kann. And that's why we celebrate. Und das ist der Grund, warum wir feiern. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. It's about my sin. Es geht um meine Sünde. It's about how Jesus came to be born once. Es geht darum, dass Jesus einmal geboren wurde, so that we could be born again. So dass wir wiedergeboren werden können. It's about God's love. Es geht um Gottes Liebe. Nailed to a tree. An einen Baum genagelt. It's about every drop of blood. Es geht um jeden Tropfen Blut, that flowed from him, das von ihm runtertropfte, when it should have been me. wenn ich an seiner Stelle hätte sein müssen. It's about the stone. Es geht um den Stein, that was rolled away, der weggerollt wurde, so that you and I could have real life someday. So dass du und ich eines Tages wahrhaftiges Leben haben können. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. Before I show you this little clip, bevor ich euch diesen Videoclip zeige, how can this affect my life tomorrow morning? Wie kann das morgen mal einen Effekt auf mein Leben haben? What was in the heart of Lucifer that so wants to control our life? Was war in dem Herzen von Lucifer, das so unser Leben kontrolliert? Pride, Stolz, Self-Will, Eigenwille. These two things are not hard to recognize. Diese zwei Sachen sind nicht schwierig zu erkennen. If I'm just a little bit conscious, wenn ich mir dessen ein bisschen bewusst bin, you see how it tries to press into our lives. Du siehst, wie es Eintritt sucht in unser Leben. Christmas is all about humility. Zu Weihnachten geht es um die Demut. It's all about meekness. Es geht um Sanftmut. The opposite of pride and self-will. Genau das Gegenteil von Stolz und Eigenwille. Humility. Demut. That I can do nothing without God. Dass ich nichts ohne Gott machen kann. I can know that I'm humble. Ich weiß, dass ich demütig bin. If your definition of humility is dependence on God. Wenn deine Definition von Demut was mit Gott zu tun hat. Michi, are you a humble guy? Michi, bist du ein demütiger Mann? Yeah. Ja. Because I know that without God. Weil ich weiß, dass ohne Gott. I can do nothing. Kann ich nichts machen. Are you a meek person? Bist du ein sanftmütiger Mensch? Well, I pray. Ich bete. Not my will, God, but your will be done. Dass nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe, Gott. I want to work where you want me to work. Ich will da arbeiten, wo du willst, dass ich arbeite. I want an attitude that you want me to have. Und ich will eine Einstellung haben, die du willst, dass ich sie habe. I want to marry the person that you want me to marry. Ich will die Person heiraten, die du willst, dass ich heirate. Well done, Michi. Well done. He did a good job, right? Well done. This is what it's about. Und darum geht's. You know, when we sense these things, wenn wir diese Sachen spüren, it's what has destroyed humanity. Das ist es, was die Menschheit zerstört hat. God, forgive me. Gott, vergib mir. My heart is proud. Mein Herz ist so stolz. Cleanse me. Reinige mich, bitte. Oh Lord, I so want to do my will. Ich will immer meinen Willen durchsetzen. When we comprehend, wenn wir das vergleichen, how irreversible it was, wie unumkehrbar das Ganze war, and how widespread it was, und wie sehr verbreitet das war, and how Jesus came down, und wie Jesus runterkam, this one baby, dieses eine Baby was born, wurde geboren, to be a lamb, um ein Lamm zu sein, to be sacrificed, das geopfert wird. That was his whole mission. Das war seine ganze Mission. He was born to die. Er wurde geboren, damit er stirbt. He was a pure, spotless lamb in a cradle. Er war das reine, fleckenlose Lamm. And he knew it, und er hat das gewusst, before he came, bevor er gekommen ist. What does it take to manifest Christ to a dying world? Was braucht es, dass Jesus Christus gegenüber einer sterbenden Welt manifestiert wird? Humility, Demut and meekness, und Sanftmut. This is the price to pay to be a disciple. Das ist der Preis, den man zahlen muss, um ein Jünger zu sein. Remember, we talked about discipleship. Erinnert euch dran, wie wir über Jüngerschaft gesprochen There's haben. A great cost. Es gibt große Kosten. It will cost you your pride, es kostet dich deinen Stolz and your self-will, und deinen Eigenwillen. But if we humble ourselves before God, aber wenn wir uns vor Gott demütigen, and we do his will, und wir seinen Willen tun, instead of living sinful lives, stattdessen wir ein sündiges Leben leben, we can live a life that is a blessing. Können wir ein Leben leben, das ein Segen ist. That's my prayer and my dream for this church. Das ist mein Gebet und auch mein Traum für diese Gemeinde. That this church would prove through the years to be a blessing to thousands of people. Dass diese Gemeinde sich bewahrheitet, dass sie ein Segen für Tausende von Menschen sein wird. That church über die Jahre. Is you and me. Nicht nur du und ich im natürlichen Sinne. That's us walking with the Lord. Sondern es geht darum, dass wir mit Gott wandeln. In humility. In Demut. Saying, God, lead me. Dass sie sagen, Gott, leite mich. Guide my behavior, control my life. Leite mein Verhalten, kontrolliere mein so Leben. So that when people see me, they see you. Dass wenn Menschen mein Leben sehen, dass sie dich sehen. Darin. So that we can all become part of your story. Dass wir alle Teil deiner Geschichte werden dürfen. The greatest story ever told. die großartigste Geschichte, die je erzählt worden ist. And what's wonderful about this story, und das Wundervolle an dieser Geschichte is it's all about us. Ist, dass es auch voll um uns geht. Jesus came to give his life for each one of us. Jesus kam, um sein Leben für jeden von uns zu geben. So my question tonight, und meine Frage heute Abend ist, is there anyone here, ist heute Abend jemand hier, that has never received eternal life? Der noch nie das ewige Leben empfangen hat. If you continue to read Romans 5, wenn du weiter fortfährst, Römer 5 zu lesen, it speaks about the gift of righteousness. Da geht es weiter um das Geschenk der Gerechtigkeit. The gift of eternal life that God gives us. Das Geschenk des ewigen Lebens, das Gott uns gibt. Because of one child. Wegen eines Kindes. Would you pray with me tonight? Willst du heute mit mir beten? God in heaven. Gott im Himmel. You are our Father. Du bist unser Vater. But maybe not the Father of everyone here tonight. Vielleicht nicht der Vater von jedem hier heute Abend. And I would like to pray. Und ich will heute beten. If there's someone here who has never received eternal life. Wenn heute einer hier ist, der noch nie ewiges Leben empfangen hat. Doesn't know you as their Father. Dass derjenige, der, also dass er dich nicht als Vater kennt. I pray that tonight you would touch their heart. Dann bete ich darum, dass du heute Abend sein Herz berührst. That they would humble themselves, dass sie sich selbst demütigen before you, vor dir, and say, forgive me, und sagen, vergib mir. I have sinned, ich habe gesündigt. Forgive me, vergib mir bitte, and cleanse me, und reinige mich. I put my faith in Jesus Christ, ich setze meinen Glauben auf Jesus Christus, the Lamb of God, das Lamm Gottes. It takes away the sins of the whole world. Dass die Sünde der gesamten Welt hinfortnimmt. Just say a simple prayer. Sprich dieses einfache Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Tonight. Heute Abend. Let there be Christmas in my heart. Dass heute Weihnachten in meinem Herzen stattfindet. Lord, it's so easy each day to be proud. Herr, es ist so leicht, jeden Tag stolz zu sein. To be provoked by proud people. Provoziert zu werden von stolzen Menschen. And to react with pride. Und dann mit Stolz zu reagieren. To see opportunities. Möglichkeiten zu sehen. And then to do our own will. Und unseren eigenen Willen durchzusetzen. And to live our life separate from you. Und unser Leben getrennt von dir zu leben. Dear Jesus, lieber Jesus, we know that you can hear us right now. Wir wissen, dass du uns hören kannst. All things lie naked before you. Alle Sachen liegen nackt vor dir. We want to live our lives. Wir wollen unser Leben so leben, the way you lived yours. So wie du deines gelebt hast. We want to live to be a blessing. Wir wollen so leben, um ein Segen zu sein. We don't want to live for ourselves. Wir wollen nicht für uns selbst leben. We want to live for you. Wir wollen für dich leben. Who gave yourself for us. Für denjenigen, der sein Leben für uns gegeben hat. And reversed the irreversible curse. Und der den unumkehrbaren Fluch and gave us more hat. Und uns mehr gegeben hat. Than we lost. Mehr als wir verloren haben. Eternal life. Ewiges Leben. And sonship. Und Sohnschaft. Forever and ever. Für immer und immer. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen wir beten. Amen.